Die Heimatbesuchergruppe der Schüler der koreanischen Oberschulen in Japan unter Leitung vom Direktor der koreanischen Mittel- und Oberschule in Gyeongju, Cho Myung-ho, und vom Direktor der koreanischen Grund-, Mittel- und Oberschule in Hiroshima, Kim Jong-un, legten am 12. Juni an den Bronzestatuen von Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansude Blumensträuße nieder und verbeugten sich davor. Sie trafen am selben Tag mit einer Maschine in Pyongyang ein.